Wir sehen, dass Antisemitismus nach wie vor ein virulentes Thema ist, eine virulente Ideologie. Unter anderem, so das aktuellste Beispiel wäre, glaube ich, Linda Sarsour, die den Women's March mitorganisiert hat, als eine der führenden Personen, die sonst palästinensischen Aktivismus macht, Israel dämonisiert und dass trotzdem das kaum problematisiert wird. Stattdessen wurde es angesprochen und die Reaktion darauf war eher, dass man sich mit ihr solidarisiert hat und dass man gesagt hat, das hat doch nichts mit dem Feminismus zu tun. Deshalb wäre die Frage, die ich mir stelle, hat das was mit dem Feminismus zu tun? Warum äußern sich so viele Feministinnen antisemitisch und antizionistisch? Und genau, wo kann man da anknüpfen? Das ist also gerade die Möglichkeit, damit umzugehen, wäre für mich auch was, was wir vielleicht noch diskutieren können nach dem Vortrag. Ich stelle auf jeden Fall jetzt am Anfang fest, auch aus dem, was ich im letzten Jahr gemacht habe, dass die Thematisierung des Nahostkonfliktes zunehmend Bestandteil der Artikulation queerer und feministischer Meinungen wird. Manchmal wirkt es so, als seien die Debatten um feministische Anliegen und der Nahostkonflikt auf irgendeine Art und Weise miteinander verknüpft oder verbunden. Weitere Beispiele wären zum Beispiel 2016 hat die Gruppe Berlin Against Pinkwashing, die mittlerweile noch aktiver geworden ist, auf dem XCSD, also dem alternativen Christopher Street Day in Berlin, einen Redebeitrag gehalten, in welchem sie Israel vorgeworfen hat, dass sie willentlich die Tötung von LGBT-Menschen in Gaza in Kauf genommen hätten. Diese Forderung nach dem Boykott Israels wurde von der Mehrheit der Pride-Teilnehmerinnen bejubelt. Die wenigsten haben überhaupt irgendwas dagegen gemacht oder die Pride verlassen. Gerade dieser Vorwurf des Pinkwashings ist einer, der sich als besonders beharrlich zeigt, der eben die sogenannte legitime Israel-Kritik und Feminismus miteinander verknüpft. Beispielsweise in meinem Studium hatte ich ein wissenschaftliches Seminar mit dem Titel Queer Diaspora, in dem es um queere Lebensweisen und Flucht gehen sollte, wo sofort nach dem inhaltlichen Teil der Dozentin das sogenannte Pinkwashing thematisiert wurde. Mit dem Begriff Pinkwashing, um das nochmal kurz zu erläutern, wird Israel vorgeworfen, sich mit seiner liberalen Haltung gegenüber der LGBT-Community vermeintlich zu brüsten, um damit die Besatzung des Westjordanlandes zu verschleiern und die arabischen Nachbarstaaten quasi als rückständig zu markieren. Man kann also festhalten an der Stelle, es ist völlig egal, was Israel tut. Es ist immer falsch und es wird immer als Negativbeispiel angeführt. Und die einzige logische Konsequenz aus den Pinkwashing-Vorwürfen wäre also, dass Israel jegliche öffentliche Unterstützung der LGBT-Community abbrechen müsste, was gerade diesen feministischen KritikerInnen ebenso nicht recht sein dürfte. Und gerade in Anbetracht der Situation von Homosexuellen und Trans- und Interpersonen überall auf der Welt, es ist doch eigentlich absurd, dass einem der wenigen Staaten, die für diese Personen relativ sicher sind, wie es eben in kapitalistischen Systemen sicher sein kann, Verschleierungstaktik vorgeworfen wird und das alles nur, weil Antizionismus schwerer wiegt als der Kampf für das gute Leben. Ich mache mit den Beispielen weiter. 2013 publizierte Judith Butler ihr neuestes Buch, das vorletzte Buch, Am Scheideweg, Judentum und die Kritik am Zionismus, das quasi eine Immunisierungsstrategie mit dem Ziel, Zitat, eine neue jüdische Ethik zu schaffen, die sich gegen die von Israel ausgeübte und vom Zionismus legitimierte staatliche Gewalt sowie Israels koloniale Unterdrückung von Bevölkerungsgruppen wendet. So nennt Butler das. Das ist auch genau das, was dieses Buch beinhaltet. Das ist immer der Vorwurf des Kolonialismus, der Vorwurf der Apartheid und eine vermeintlich legitime Kritik. Sorry, ich mache das mal ganz kurz aus. So. Es wirkt also schon, als wären diese KritikerInnen quasi von einem Wahn besessen, sich unbedingt antisemitisch äußern zu müssen. Genauso hat zum Beispiel auch Lori Penny, mit der ich eine ganz persönliche Vergangenheit habe, weil sie so der Moment oder die Person war, die quasi meinen Aktivismus so hervorgerufen hat. Lori Penny hat 2016 einen Brief geschrieben an die Deutsche Linke, wer auch immer das sein mag, in dem sie Gaza als Freiluftgefängnis bezeichnet und den Boykott Israels als ein wichtiges Anliegen darstellt, das die Deutsche Linke einfach aufgrund ihrer Vergangenheit nicht verstehen könnte. Wenn man aber jetzt die Korrespondenzen antisemitischer Ideologie mit feministischer Theorie und Praxis untersucht, reicht es eben nicht aus, auf diese und jene Feministin zu zeigen und zu sagen, die ist Antisemitin oder sie hat diese und jene Aussage getätigt. Das ist nicht ausreichend, sondern stattdessen muss man darauf schauen, wo es tatsächlich Überschneidungen gibt und wo antisemitische Aussagen explizit auf ein feministisches Denken zurückzuführen sind oder wo er zumindest feministische Charakteristika aufweist. Deshalb bedarf es also einer Analyse sowohl dieser feministischen Spezifika als auch einer Beobachtung aktueller feministischer Diskurse, wie sie gerade seit den 90er Jahren die Queer Theory mit ihrem Bedürfnis nach Allianzen und Bündnissen hervorgerufen hat. Ich sagte anfangs schon, ich beziehe mich vor allem anfangs auf historische Momente. Es liegt vor allem daran, dass ich dazu in meinem Studium geforscht habe und würde dann im Anschluss quasi auf das Aktuelle kommen. Trotzdem will ich dem Vortrag noch voranstellen, auf welcher Basis ich ihn formuliere. Ich finde Kritik enorm wichtig. Ich finde es aber auch wichtig, dass Kritik von innen geübt wird. Deshalb will ich dazu sagen, dass die Kritik an feministischen Kontexten, die ich übe, von einer Feministin kommt, dass ich nicht von außen auf den Feminismus oder den Feminismus zeige und sage, so kann das nicht laufen, sondern ich versuche es von innen, ich versuche ganz konkret auf einen Feminismus hinzuwirken, der es auch wert ist und der keine antisemitischen Korrespondenzen aufweist. Feminismus ist in erster Linie für mich ein Kampffeld, weil es einen ständigen Kampf um Deutungshoheit bedeutet, darum Teil einer Geschichtsschreibung zu sein, Teil von Gesellschaftsanalysen zu sein und schreiende Ungerechtigkeiten überhaupt benennen zu können. Deshalb ist Feminismus auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit und muss immer Teil einer Gesellschaftsanalyse und Kritik sein. Und genauso kann ohne Geschlechterverhältnisse, patriarchale Strukturen und auch neue Erkenntnisse einzubeziehen, keine gesellschaftliche Veränderung möglich sein. Deshalb, also um das nochmal abzurunden, deshalb ist auch die Grundlage meiner Kritik eine feministische und sowohl Grundlage meiner Überlegungen als auch dieses Vortrages. Ich würde jetzt so inhaltlich anfangen. Antisemitismus ist laut Moshe Postone, Zitat, immer ein integraler Bestandteil christlich-westlicher Zivilisation gewesen und basiert auf Jean Améry verdrängten religiösen Sentiments und Ressentiments. Also basierend auf dem antijüdischen Ressentiment einer Mehrheit über die Minderheit und der Abgrenzung jener Nicht-JüdInnen von den JüdInnen entsteht in antisemitischen Denkweisen das Bild des Juden als Verräter und Gottesmörder. Der Annahme, der Jude habe sich menschheitsgeschichtlich schuldig gemacht, steht auch die feministische Theologie, mit der ich anfangen möchte, in nichts nach, also auch nicht in dieser antijudaistischen Überzeugung im Judentum den Ursprung allen Übels finden zu können. Der feministischen Theologie, die auch gerade so in den 1980er Jahren sich formiert hat und theoretisch gearbeitet hat, liegt die differenzfeministische Annahme zugrunde, dass es einen klaren Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Teils werden dort auch matriarchale Bestrebungen angeführt, in denen Frauen den Männern nicht nur oder sich nicht nur biologisch und psychisch von ihnen unterscheiden, sondern ihnen auch überlegen sind. Feministische Theologinnen, allen voran sei zum Beispiel die Katholikin Gerda Weiler genannt und die Protestantin Christa Mulack, suchten innerhalb der Theologie nach dem Ursprung des Patriarchats und waren sich einig, dass sie im Judentum den Inbegriff des Patriarchats gefunden hätten. Dem Judentum stellen sie quasi gegenüber auf der anderen Seite Jesus, der von den Jüdinnen nicht als Messias anerkannt wurde, der als besonders frauenfreundlich interpretiert wird und der sich von seiner gewaltvollen Umwelt, also von seiner jüdischen Umwelt, abgewandt hat. Bei Weiler findet man zum Beispiel die Behauptung, es habe vor 5000 Jahren ein weltumspannendes Matriarchat gegeben, das von den Juden zerstört worden sei. Bei Mulack findet man die Bezeichnung, oder findet man, dass sie Jahwe, also den Gott Israels im Tanach, als Mörder der Göttinnen bezeichnet. Also es ist eine ganz klare Zuschreibung von Aggression, von Gewalt gegenüber dem jüdischen Umfeld der Christen. Und damit, so sagen beide weiter in ihren Schriften, haben sich in diesem Denken Juden nicht nur das Elend über die Frauen gebracht, sondern sie hätten sich menschheitsgeschichtlich schuldig gemacht und damit quasi das Unglück auch über sich selbst gebracht. Damit hätte, das findet man bei Mulack, das Patriarchat, das von den Juden verschuldet wurde, letztlich zurückgeschlagen und seine destruktive Kraft gegen seinen Stifter gewendet. Also sie sagen quasi, das Patriarchat sei eigentlich, oder die Juden haben das Patriarchat verursacht und das wiederum hat sich dann wieder gegen die Juden gewendet. Sie grenzen das auch an keiner Stelle von der Shoah ab zum Beispiel. Charakteristisch zeigt sich aber gerade bei diesen zwei wichtigen Theologinnen, wie obsessiv sie sich in der Abwendung von Kritik zeigen. Sie sagen, sie hätten nicht das Jüdische kritisiert, weil sie antisemitisch seien, sondern weil sie damit lediglich das Patriarchat bekämpfen wollten. Also alles war nur Feminismus, hatte nichts mit dem Judentum zu tun. Den KritikerInnen entgegneten sie in den 80er Jahren, als auch innerhalb der feministischen Theologie eine Debatte darüber entbrannte, also über den Antisemitismus in der Bewegung, dass lediglich Antipatriarchalismus mit Antisemitismus verwechselt werde und wer das nicht selbst erkennen könne, würde schließlich dann auch beweisen, wie sehr er oder sie noch in patriarchalen Ketten läge. Also das Patriarchat überschattet in diesem Denken quasi alles. Ich mache jetzt so Sprünge, damit ich möglichst viele historische Momente so kurz beleuchten kann. Und gerade beim Christentum bietet es sich ja auch an, weil gerade dieser christliche Antijudaismus ja schließlich als Fundament dieses scheinbar wissenschaftlichen und anthropologisch argumentierenden völkischen Antisemitismus diente, der sich als politische Bewegung und verwissenschaftliche Ideologie zeigte. Daher jetzt auch der Sprung zum Nationalsozialismus, weil sich in diesem, oder nee, andersrum, wie selbstverständlich quasi, zeigt sich im deutschen feministischen Narrativ, dass über die Zeit zwischen 1933 und 1945 geschwiegen wird. Als ich meine ersten feministischen Veranstaltungen quasi hatte, wurde in dem historischen Rückblick quasi wie selbstverständlich immer ausgelassen, was zwischen 33 und 45 feministisch passiert ist oder welche Rolle Frauen gespielt haben. Das Bild, das dabei vermittelt wird, ist das der Frau als passives Opfer. Es ist immer ein Bild der Verbote und der Unterdrückung. Und dieses Bild bleibt quasi bestehen, es bleibt konstant und wird von Generation zu Generation unter Frauen weitergegeben. Und es reproduziert sich eigentlich auch jenseits von dem Wissen, das man hat, über KZ-Aufseherinnen und sadistische Fürsorgerinnen. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich Sozialarbeiterin bin, Also dass die Profession der Fürsorge, wie es früher hieß, deshalb ist gerade das auch immer mein Forschungsschwerpunkt gewesen. Und auch die Frage, welche Rolle haben Frauen oder gerade Fürsorgerinnen, Fürsorge war auch damals schon extrem weiblich geprägt, überhaupt in diesem System gespielt. Frauen dabei dann als Opfer des Nationalsozialismus darzustellen, hebt sie also aus der Verantwortung für das, was geschehen ist, aber auch für das Künftige, weil sie nichts bearbeiten müssen und eben für die Auseinandersetzung damit. Betrachtung der NS-Propaganda zeigen, dass der Frau eine zentrale Rolle zukam, die sie so eigentlich in diesem Maße vorher nie inne hatte. Also die Frau als diejenige, die das Wohl der arischen Nation im Schoß trägt, die dem Führer quasi arische Kinder schenkt, die Ehefrau und Mutter ist und damit der nationalsozialistischen Idee dient und die damit eben zur Mutter der Herrenrasse wird. Aber auch jenseits dieser reproduktiven Aufgaben, die ich gerade beschrieben habe, konnte die Frau in diesem System Karriere machen und war eben auch wesentlicher Bestandteil dieser Ideologie. Gerade die 3500 KZ-Aufseherinnen, die in Ravensbrück bei Berlin ausgebildet wurden, handelten, also gerade nach den Aufzeichnungen von Daniel Goldhagen, genauso sadistisch und grausam wie Männer in gleicher oder ähnlicher Position. Laut Goldhagen haben diese Aufseherinnen aus Ravensbrück die halb verhungerten Frauen, Zitat, aus freiem Willen sogar entgegen der Befehle auf die Todesmärsche getrieben. Also gerade an der Stelle zeigt sich, die Frauen, die in diesem System gedient haben, die solche Aufgaben übernommen haben, haben das nicht nur getan, weil sie gezwungen wurden, sondern auch aus diesem Sadismus und Antisemitismus heraus. Nochmal der Blick auf die Fürsorge in dieser Zeit. 1934 begannen die Fürsorgerinnen die sogenannten erbbiologischen Bestandsaufnahmen, um die Ausgrenzungsmaßnahmen gegen jüdische Menschen durch eigene Vorschläge zu beschleunigen und zu verschärfen. Also auch da ganz klar zu sehen, dass sie eigene Initiative ergriffen haben, um dieses System in ihrem Denken zu verbessern oder zu beschleunigen. Also diese Mär von der Frau, die nur das getan hat, was man ihr aufgetragen hat, an dieser Stelle schlichtweg nicht mehr haltbar. Die Mittäterinnenschaft von Frauen ist zwar mittlerweile zumindest detailliert aufgezeichnet und trotzdem werden Frauen oft zu unmündigen und unpolitischen Wesen stilisiert, die höchstens als Zeitzeuginnen, aber nicht als Handelnde angeführt werden. Um das nochmal zusammenzufassen, also Karriere war für Frauen möglich. Selbstverständlich ist das Patriarchat nie ausgehebelt gewesen, aber nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist das, was man an der Stelle festhalten muss, war das Patriarchat nicht das charakteristische Merkmal der Vernichtungsideologie. Und im Gegensatz zu dem weit verbreiteten Denken, alle Instanzen der Frauenbewegung seien verboten gewesen, wurde zum Beispiel 1933 Lydia Gottschewski mit der Gleichschaltung der 230 bürgerlichen Frauenorganisationen beauftragt. Diese Organisationen lösten sich auf, entfernten Jüdinnen aus ihren Führungspositionen und fügten sich dieser Gleichschaltung. Jüdische, sozialistische, kommunistische und proletarische Frauenorganisationen wurden ausgelöscht, aber nicht, weil es Frauen waren, sondern weil sie Jüdinnen und Kommunistinnen waren. Die Ideologie der Frauenbewegung dieser Zeit bestand aus einer pauschalen Schuldzuweisung an eine homogenisierte Gruppe der Männer, dass diese die Schuld daran trügen, dass man unter Judenherrschaft leben müsse. Also auch an der Stelle zeigt sich diese klare Verbindung zwischen dem Männlichen und dem Jüdischen, die unwiderruflich miteinander als verbunden gesehen werden von Frauen, die sich als Feministin oder Frauenrechtlerin sehen. Also das Merkmal Weiblichkeit war nicht die maßgebliche Täter-Opfer-Linie. Die Rolle der Frau war eine ideologisch überhöhte. Die arische Frauenbewegung war in die Abläufe des Systems eingebunden, Sie hatte Spielräume, selbst zu handeln und nahm eben auch eine entscheidende Rolle in der Reproduktion der antisemitischen Ideologie ein. Und trotzdem wird ein Bild von der deutschen Frauenbewegung weitergegeben, dass das Leid der jüdischen Frauen auf sich projiziert, dass sich selbst zum Opfer macht und das Täterinnenschaft nicht oder zumindest nur rudimentär thematisiert. Die dominante Erzählung von Frauen im NS macht sich quasi die Geschichte der Jüdinnen zu eigen und kreiert damit diesen ganz eigenen Opfermythos, der auch jenseits von dem gut bekannten Nichtsgewusst und Mitläuferinnentum funktioniert. Dadurch wird eben Auf- und Bearbeitung quasi irrelevant oder als nicht relevant wahrgenommen. Und weil das so ist, wird eben auch nicht bearbeitet, was für eine prominente Position diese Thesen zur sogenannten Judenherrschaft innerhalb dieser Bewegung eigentlich hatten. Also gerade diese Verbindung zwischen dem Männlichen und dem Jüdischen. An Absurdität gewinnt das Ganze oder dieser Prozess des Freisprechens nur, wenn man sich die Schriften von Margarete Mitscherlich anschaut, beziehungsweise eine einzige oder eine Hauptschrift quasi, die Friedfertige Frau. Mitscherlich als eine der, ich würde sagen, wichtigsten Psychoanalytikerinnen der Nachkriegszeit, schreibt in diesem Buch 1987 auf der einen Seite, Frauen hätten während des Nationalsozialismus enorme Verantwortung in der Heimat übernommen. Was das heißt, wissen wir, Plünderung, Denunziation, Übernahme von Wohnungen jüdischer Mitmenschen und so weiter. Für Mitscherlich zählt aber an der Stelle nur, dass diese Frauen Verantwortung übernommen haben. Und im gleichen Atemzug quasi konstatiert sie, dass die weibliche Moral zu kritischeren, objektbezogeneren Einschätzungen neige und Frauen daher eine friedlichere Gesellschaft aufbauen könnten. Gleichzeitig sagt Mitscherlich aber in der gleichen Schrift, zu Antisemitismus seien Frauen nicht in der Lage, weil Aggression, ich erzähle das mal ein bisschen überspitzt, weil ich das so lächerlich finde und gleichzeitig so wichtig ist, auch nochmal zu betonen, dass das wirklich zu einer wichtigen Schrift werden konnte. Laut Mitscherlich entstünde Aggression durch den Kastrationskomplex, den Frauen nicht haben könnten, sodass sie zu aggressivem Verhalten nicht in der Lage seien. Wäre so die verkürzte Argumentation, die sie in diesem Buch anführt. Und dass sich nur wenige Frauen vom Antisemitismus distanziert hätten, begründet Mitscherlich damit, dass, Zitat aus eben jenem Buch, Frauen dazu neigten, sich mit dem Aggressor zu identifizieren, sich seiner Meinung zu unterwerfen und sie zu teilen. Also Fälle von weiblichem Antisemitismus erklärt sie anhand der Identifizierung mit dem männlichen Aggressor, dem sich eine Frau nur aus Angst vor Liebesverlust anpassen würde. Um das nochmal zusammenzufassen, also Frauen selbst sind zu Aggressionen nicht in der Lage, sie sind es nur, wenn sie, also in Situationen, in denen sie in Angst vor Liebesverlust bestehen. Sie sind also komplett vom Mann und seinem Denken abhängig. Also in jedem Fall gilt die Frau in Mitscherlichs Theorie immer nur als Ergänzung zum aggressiven soldatischen Mann und ist damit auch immer nur Komplizin. Gleichzeitig soll sie aber moralisch erhaben sein und die bessere Gesellschaft aufbauen. Also da sieht man, was für ein zweischneidiges Schwert es ist und wie sehr man versucht hat, sich davon freizusprechen. Und ich glaube, ein ebenso wichtiger Bestandteil dieses geschichtsrevisionistischen Narrativs der Frau im NS ist genauso auch die Unsichtbarmachung von weiblichen Widerstandskämpferinnen, die nicht zur Identifikationsfigur der Frauenbewegung geworden sind. Also die wenigsten Frauen in der Nachkriegszeit haben sich Widerstandskämpferinnen quasi als Ikonen herangezogen, weil quasi jede Frau, die das System bekämpft hat, und sei es auch nur, indem sie ihren jüdischen Ehemann versteckt hätte zum Beispiel, hätte die Lücken im System offenbart und damit quasi auch das Fehlen von Aktionismus offenbart. Ich glaube, dass der Umgang mit der Shoah, gerade in Deutschland natürlich, ein elementarer Teil der Kritik sein muss, deren Abwehr sich gerade im sekundären Antisemitismus immer wieder äußert. Also dieses sich gegen Kritik quasi oder sich immer aus der Schlinge zu ziehen, wenn Antisemitismus kritisiert wird. Ich mache wieder einen Sprung zum nächsten Moment quasi, weil gerade die politischen Auseinandersetzungen der 68er zeigten, dass sich sowohl in einer Abgrenzung zur Elterngeneration als auch in der ideellen Flucht nach links gerade sich diese Bewegung gegründet hat, weil man Faschismus und Nationalsozialismus quasi als Metamorphosen kapitalistischer Herrschaftsverhältnisse quasi dechiffrieren wollte, was ja einer regressiven Kapitalismuskritik eigentlich Tür und Tor öffnet. Ulrike Meinhof, quasi eine der bekanntesten Frauen aus dieser Zeit, ergriff zu Beginn noch vehement Partei für Israel, den quasi neuen Underdog unter den Staaten. Der Schutzraum sei, auch laut Meinhof, die hat auch einen ganz spannenden Essay zugeschrieben, und der eben, weil er Schutzraum sei, nicht zur Disposition gestellt werden dürfe. Diese anfängliche Begeisterung für diesen neuen Staat schlug aber, ich würde sagen, mit dem Sechstagekrieg 1967 um, weil gerade dieser Erstschlag Israels quasi die Handlungsfähigkeit und den Überlebenswillen des jüdischen Staates gezeigt hat. Und gerade dieser Reflex der Solidarität mit den Unterdrückten dieser Welt war in diesem Moment erstickt, als aus dem israelischen David quasi der Goliath wurde. Die Linke reproduzierte antisemitische Stereotype, die dann nicht mehr länger auf die Juden oder das Jüdische abgewälzt wurden, sondern eben in diesem neuen Moment auf den jüdischen Staat. Charlotte Conley hat dazu auch ein Sammelband rausgebracht, der sich ganz explizit hier mit dem Antisemitismus der Frauen in dieser Bewegung auseinandersetzt, und sie nennt es ganz treffend, die Töchter der antisemitischen Mütter wurden zu glühenden Antizionistinnen, und die antizionistischen Töchter und die antisemitischen Mütter, also sie setzt das quasi in so eine Parallele und zeigt, dass sich das eigentlich fortgesetzt hat. Der Feminismus aus dieser Zeit, also aus dieser autonomen Frauenbewegung, bestand aus dem Kampf um die sexuelle Revolution, um Selbstbestimmung und autonome Organisation, sowohl in Frauenräumen als auch in lesbischen Räumen. Und die Abgrenzung an dieser Stelle zu Attributen des oder von Attributen des Männlichen auf der einen Seite und Weiblichen auf der anderen Seite wurden immer radikaler, gerade in dieser Schaffung von neuen Schutzräumen oder autonomen Räumen. Und dieser Geschlechterunterschied, der dort aufgemacht wurde, wurde immer mehr zu einer Unterscheidung von Macht und Ohnmacht und im Patriarchat Unterdrückenden und im Patriarchat Unterdrückten. 1988 ging die Zeitschrift Schlangenbrut so weit, von einem Holocaust gegen Frauen zu sprechen. Also Holocaust quasi hier an dieser Stelle als Superlativ des Grauens, dessen Verwendung aber natürlich an dieser Stelle die Shoah relativiert und diesen Opfermythos über Frauen eigentlich nur reproduziert. Es zeigt sich in den 68ern schon zumindest eine Vorahnung dessen, was die Queer Theory qua Definition mit sich bringen würde. Der Nahostkonflikt war nicht mehr der arabisch-israelische Konflikt, in dem despotische Staaten eine winzige Demokratie umzingeln, sondern es ist plötzlich der israelisch-palästinensische Konflikt, in dem ein unnachgiebiger Atomstaat ein verarmtes und heimatloses Volk beherrscht, das unter seiner Gewalt und seinen Aggressionen zu leiden hat. Also letztendlich das, was wir auch bis heute noch diskutieren. um das Ganze, also diesen ganzen historischen Abriss vielleicht nochmal zusammenzufassen, auch theoretisch nochmal einzuordnen. Es zeigt sich sowohl in der feministischen Theologie als auch in der Ideologie der NS-Frauen und in der Manifestation dieses Israel-Bildes der 68er, dass das Jüdische, also seines Menschen jüdischen Glaubens, jüdischer Herkunft oder der jüdische Staat als brachial und gewaltvoll dargestellt werden, also als aggressiv und übermächtig. Antisemitismus im feministischen Gewand stilisiert den Juden zum Aggressor, der die Göttinnen tötet, zu dem, der die mysteriöse Herrschaft habe, der die Fäden in der Hand hält und der zur Nation geworden zum Unterdrücker wird. Das stereotype Bild des antijüdischen Ressentiments des 19. und 20. Jahrhunderts ist eigentlich der, also, oder wird zumindest so genannt, immer der verweiblichte Jude, quasi die Verkörperung der unsittlichen Sexualität und die Darstellung, die den Juden der Norm des Maskulinen gegenüberstellt und somit auch gesellschaftlich positioniert und immer festschreibt. Also der Jude als das Verweiblichte, das dem Maskulinen gegenüberstellt. Dem Jüdischen wird dann in diesem Denken meist erst mit dem Zionismus Handlungsmacht zugesprochen und letztendlich erst mit dem Staat Israel die Fähigkeit, sich auch zu wehren. Antisemitismus sei aber auch laut Adorno die Projektion der unterdrückten Triebe. Demzufolge werden quasi diejenigen Triebe, die in der Sozialisation unterdrückt würden, auf JüdInnen projiziert. Und wenn also, das wäre so meine erste These, die ich so in den Raum stelle, zu der ich auch so gearbeitet habe, wenn der Antisemitismus im Juden quasi das negative Prinzip als solches sieht oder die Gegenrasse, wie es auch bei Adorno und Horkheimer heißt, so kann er nicht nur gleichzeitig quasi den Bolschewismus konstruiert haben und zur Personifizierung des Kapitals werden, sondern auch gleichzeitig aus patriarchaler Sicht die Verweiblichung sein und aus dieser feministischen oder weiblichen Sicht quasi die Attribute des Männlichen annehmen. Also das Jüdische wird immer zu dem, was der Antisemit in ihm sehen möchte oder das, was die unterdrückten Triebe hervorbringen. Das heißt, also um hier so die erste These aufzustellen, die Projektion der Attribute des männlichen Feindbildes ist für mich eine der Besonderheiten, die sich aus einer Korrespondenz mit feministischem Denken und antisemitischer Ideologie ergeben. Als charakteristisch zeigt sich auch die Art und Weise, wie Akteurinnen in allem, was ich gerade so bezeichnet oder erläutert habe, von Antisemitismus freisprechen. Also gerade in den 1980er Jahren, als der Antisemitismus-Vorwurf gegen einzelne feministische Theologinnen laut wurde, entgegneten diese, dass Schwestern auf den Scheiterhaufen gezogen würden, was nur den KritikerInnen des Feminismus helfe. Und Kritik wurde also nicht zum Gegenstand einer Analyse, die weiterführt, sondern vielmehr immer als Angriff gewertet. Und das wiederum ist, glaube ich, auch was man bis heute eigentlich oder gerade heute vielleicht in feministischen Debatten eigentlich wiederfindet, was ziemlich schade ist. Der Feminismus, jetzt würde ich so langsam ins Aktuelle übergehen. Der Feminismus der Gegenwart fußt in Deutschland zwar auf dem, was diese drei Momente, die ich gerade beschrieben habe, hervorgebracht haben, und trotzdem ist es natürlich ein neues Phänomen, sei es einmal durch eine Internationalisierung der Debatten, schnelleren Informationsfluss und natürlich nicht deutsche Diskurse, die einfließen. Er zeigt sich, also der aktuelle Feminismus oder Feminismus der Gegenwart, in erster Linie durch die Ergänzung neuer Theoriegebäude, wie beispielsweise Intersektionalitätsdiskurse und die Queer Theory. Und also zum Beispiel die Erweiterung der Analyse um Kategorien wie Class, Race, und genau, also in diesem eben durch die Intersektionalität, die ich gerade schon bezeichnet habe. Laut Butlers Queer Theory, ich habe anfangs gesagt, ich will mich nicht immer auf Personen beziehen oder einzelne Personen anprangern, und trotzdem bietet sich Butler da manchmal ganz gut an. Laut Butlers Queer Theory, um es erstmal kurz zu erläutern, ist die bis dahin kaum hinterfragte Zweigeschlechtlichkeit ein gewaltförmiger und regulierender Prozess, und die Kohärenz zwischen den Kategorien Sex, Gender und Begehren war laut Butler bis dato vorausgesetzt, um also Ausgrenzungspraktiken, wie sie von der Gesellschaft mit diesem Argument der Natürlichkeit produziert werden, zu verhindern, ist dieser Begriff von Butler, queer, ein nicht eindeutig definierter Begriff, zudem prinzipiell oder der prinzipiell erstmal auf Selbstdefinition beruht. Die Politik der queeren Allianzen, also Butler spricht auch immer von diesen Allianzen, in denen alle zusammenkommen sollen, die sich von dieser Definition oder dieser Nicht-Definition angesprochen fühlen. Die Politik der queeren Allianzen vereint laut Butler marginalisierte Gruppen, Zitat, in erstaunlichen Allianzen in ihrem Widerstand gegen Militarismus, Nationalismus und die Formen von Männlichkeit, die diese stützen. Und zudem sei zum Beispiel auch laut Butler der Kampf einer entrechteten Minderheit untrennbar verknüpft mit dem Kampf aller entrechteten Minderheiten. Explizit bedeutet das, um das quasi in den Aktionismus oder Aktivismus zu übertragen, es geht um Bündnispolitik, in der für einzelne politische Allianzen, Anliegen Allianzen gegründet werden, die aber auch vollkommen diverse AkteurInnen zusammenbringen können. Ziel ist dabei dann nicht, diese Differenzen, die bestehen, zu diskutieren oder Kritik zu üben, sondern gemeinsam für eine Sache zu arbeiten und für andere Anliegen dann neue Bündnisse zu gründen oder sich zu neuen Allianzen zu formieren. Gerade der Aspekt neuer Bündnisse ist im Fall Butlers, aber auch vieler anderer Feministin, wie zum Beispiel Linda Sazur, die ich am Anfang angesprochen habe, ziemlich offensichtlich, wenn von Hamas und Hisbollah als Bewegung der politischen Linken oder globalen Linken gesprochen wird, weil sie sich genau an dem Punkt in diesem Allianzdenken verfangen, quasi mit dem Argument, die Feinde meines Feindes sind meine Freunde. Dass das gerade aus feministischer Perspektive mit Gruppen wie Hamas und Hisbollah nicht aufgeht, sollte eigentlich allen an dieser Stelle klar sein. Der Zionismus oder also vereint mit den Feinden Israels, die eigentlich dieser feministischen Grundüberzeugung nicht konträrer sein könnten, formieren sich da Allianzen, genau wie ich gerade sagte, was sich ja schon in Bezug auf den Women's March oder in anderen aktuellen Gruppen zeigt. Hinzu kommt dann auch noch dieser poststrukturalistische Ansatz beziehungsweise Identitätspolitiken, dass man quasi das So-Sein akzeptieren muss, dass man es nicht kritisieren kann, was letztendlich gerade Israel und die Transzendenz der JüdInnen zum Feindbild erhebt, weil der Zionismus eine Ideologie ist, die ja schon qua Definition die Zustände nicht hinnimmt, sondern sich Wert- und Machtverhältnisse umdreht, um zu überleben. Aber auch da zeigt sich schon, dass gerade der Zionismus als Bewegung eigentlich dem schon entgegensteht. Antisemitismus in aktuellen feministischen Debatten zeigt sich meist nicht als purer Antisemitismus, sondern meist oder immer als Antizionismus, als die vermeintlich legitime Kritik am Staat Israel. Er zeigt sich in einer die Umstände ignorierenden Kritik an Siedlungen und in seiner größten Verlogenheit, wie ich gerade beschrieben habe, an dem Anbietern an Hamas und Hisbollah. Die wo quasi die antisemitische Vernichtungsideologie, die diesen innewohnt, die sie tagtäglich zum Ausdruck bringt, komplett ignoriert wird und die Unterdrückung von Frauen entweder ignoriert wird oder so umgedeutet wird, dass der Verschleierungszwang im Iran zum Zeichen der Emanzipation umgedeutet wird. Jenes neue feministische Verständnis zeigt sich auch in der Bandbreite an Selbstverständnissen, die formuliert werden, also einer klaren Verortung, wo man sich selbst innerhalb politischer Diskurse sieht. So definieren sich zum Beispiel feministische Gruppen nicht nur als gegen Patriarchat und LGBT-Feindlichkeit, sondern sie machen auch immer deutlich, dass Feminismus eben nicht außerhalb von anderen politischen Debatten steht, sondern mittendrin ist und sich eigentlich zu allen Verhältnissen äußert. In diesen Aufzählungen, die dann zum Beispiel bei Aufrufen zu Demonstrationen oder zu Veranstaltungen oder in den Selbstverständnissen von Gruppen, die dort genannt werden, kommt meistens auch Antisemitismus vor, meistens so in dritter Reihe irgendwo, weil es mitgenannt werden muss. Ich würde aber sagen, dass den meisten keine klare Definition dessen vorliegt, was Antisemitismus ist, wie er funktioniert und was alles zum Antisemitismus dazugehört. Der zweite Punkt zu feministischen Gruppierungen heute ist vor allem, dass sie von zunehmender Aufmerksamkeit und Reichweite profitieren, weil sie gerade versuchen, Feministinnen mit unterschiedlichstem politischem Hintergrund zusammenzubringen, wobei der Grundkonsens immer nur Feminismus ist. Also meistens geht es um nicht mehr, sondern nur darum, Feministinnen zusammenzubringen. Die Chance, also der Einflussnahme scheint greifbarer, je größer und diverser Bündnisse sind, was ja auch gerade hinsichtlich einer andauernden Unterdrückung wie dem Patriarchat, dessen Gesicht sich zwar ändert, aber dessen Unterdrückung stetig ist, nur eigentlich selbstverständlich ist. Es sind eben nicht mehr die großen Forderungen wie Frauenwahlrecht, die man formuliert, sondern sie sind komplizierter zu formulieren, sie sind kleinteiliger und es geht nicht mehr um solche Grundrechte wie das Frauenwahlrecht, bei denen die Zustimmung relativ einfach ist. Das ständige Thematisieren des Nahostkonflikts zeigt aber auch an der Stelle, was auch, wie ich anfangs gesagt habe, zum Beispiel auf einem CSD in Berlin ständig passiert, weil diese Gruppe auch immer Teil dieses Bündnisses ist, weil sie queer ist. Dabei ist völlig irrelevant, was für antisemitische Positionen sie vertritt. Aber gerade bei dem ständigen Thematisieren des Nahostkonfliktes zeigt sich, wie sehr momentan versucht wird, Gesellschaftsanalysen in einer nahezu absoluten Form jedem Missstand und Konflikt überzustülpen. Also diese verzweifelte Suche nach allgemeingültigen Gesellschaftsanalysen scheitert am Antisemitismus. Diese Allianzen, die ich gerade beschrieben habe, funktionieren genauso auch im Online-Aktivismus, was erstmal banal klingt, aber moderne Feminismen zunehmend prägt, zum Beispiel unter Aufschrei, das werdet ihr auch bestimmt alle mitbekommen haben, haben Frauen 2013 von ihren tagtäglichen Sexismuserfahrungen berichtet, was auch durchaus natürlich ein berechtigtes Anliegen war. Auffällig ist dabei zum Beispiel, dass diese Form des Online-Aktivismus nicht nur von Feministinnen genutzt wird, sondern zum Beispiel auch in antirassistischen Kontexten, wie zum Beispiel unter der Kampagne Schau hin, die kurz danach über Alltagsrassismus ins Leben gerufen wurde. Beispielsweise nach den Vorfällen in der Silvesternacht in Köln wurde die Resolution ausnahmslos geschrieben, an der auch viele bekannte Feministinnen aus der Aufschrei-Kampagne mitgewirkt haben. Und in der im Übrigen auch das Phänomen Antisemitismus in den Kategorien aufgezählt wurde. Und natürlich Ist es auch wichtig, diesen deutsch-nationalen Neufrauenrechtlern was entgegenzusetzen, die nach dieser Silvesternacht plötzlich da waren und unsere Frauen beschützen wollten, als hätte es vorher keinen Sexismus gegeben oder als hätte es sie vorher auch schon interessiert. Aber trotzdem, gerade mit dem Wissen zeigt sich auch, wie divers dieses Bündnis war, das sich da zusammengefunden hat. In diesem taucht zum Beispiel auch der Name Kübra Gümüşay auf, die 2014 auf ihrem Blog mehrfach auf den Hashtag Gaza under Attack verwies, also den Hashtag, unter dem quasi gegen Israel Propaganda verbreitet wurde während des Gaza-Krieges. Und die zum Beispiel in einem anderen Artikel auf ihrem Blog vom Rassismus der weißen Israeliten sprach. Also diese, also Kübra Gümüşay verortet sich da relativ deutlich. Es wurde auch immer wieder in letzter Zeit gesagt, dass man über Antisemitismus sprechen müsste in feministischen Kontexten. Passiert ist aber bisher nichts. Unter den Erstunterzeichnerinnen der Kampagne waren zum Beispiel auch Lori Penny und Angela Davis, die beide glühende Verfechterinnen diverser Boykottkampagnen sind, die als Unterstützerin im Sinne des Feminismus wohlwollend angenommen werden. Ihr Antisemitismus, der sich zum Beispiel in der Bezeichnung Israels als Apartheidsstaat zeigt, wird an dieser Stelle zum Nebenwiderspruch. Also man nimmt ihn einfach hin, weil es geht ja gerade um den Feminismus und alles, was über Israel gesagt wird, wird zu Narrativen verklärt, als gäbe es zwei Sichtweisen auf das, was dort vor Ort passiert, und alles sei gleich richtig, weil es nur ein Narrativ sei. Die Queer Theory stellt diese Forderung an emanzipatorische Analyse und Praxis nicht nur an ihr Umfeld, sondern eben auch an den Rahmen, in dem sich queere Personen organisieren. Dementsprechend finden sich zum Beispiel oder finden auch die Theoriekomplexe postkolonialer Studien oder der Critical Whiteness als Instrument Eingang in die Diskurse feministischer Theorien wie der Queer Theory. Und dieser neue Antirassismus, wie er da formuliert wird und mit den Instrumenten, mit denen er dort durchgesetzt wird, und das queere Verständnis von Feminismus sind gerade in den letzten Jahren zu einem Paar geworden, das eigentlich nicht mehr ohne den jeweils anderen Paar zu denken ist. Durch dieses Zusammenführen dieser beiden Themen soll mit der Reflexion der eigenen Privilegien sollen Hegemonien analysiert werden und gesellschaftliche Zustände universal erklärt werden. Mittlerweile kommt noch viel vehementer zum Beispiel diese Identitätspolitik dazu. Also es geht nur noch darum, wer spricht und welche Privilegien oder auch nicht oder fehlenden Privilegien diese Person mitbringt. Es geht nicht mehr darum, was diese Person sagt. Das wird momentan zu einem immer autoritäreren Konstrukt in diesen Bereichen oder in diesen Zusammenhängen, sodass Personen verboten wird zu sprechen, die zu privilegiert sind oder von diesen Diskriminierungen nicht betroffen sind. Das im Übrigen, Exkurs, hat auch gerade die Gruppe Berlin Against Pinkwashing in letzter Zeit immer öfter versucht, in queere Zentren zu bringen, unter anderem ins Schwutz, also ins schwule Zentrum in Berlin. Dort haben sie versucht, einer Person das Wort, also der vortragenden Person das Wort zu verbieten, weil sie zu hetero und zu männlich sei. Dieser Person bleibt quasi dann in diesem Moment nur noch übrig, entweder das zu negieren und zu sagen, sie sei nicht hetero, also ein Zwangsouting, oder mit einer Falsch-Identifikation zu leben und einfach dazu zu schweigen. Und genau an dem Punkt merkt man, glaube ich, auch, auf was für einem Irrweg sich das momentan befindet. So, das war der Exkurs. Neben dieser generellen Einbeziehung von Weißsein oder von anderen Privilegien in feministische und queere Analysen sollen also auch theoretische Ansätze der Postcolonial Studies eine universale Sicht auf Macht und die Kausalität aktueller Herrschaftsverhältnisse mit zum Beispiel kolonialer Ausbeutung, der Weiterführung weißer Vorherrschaft bieten. Und gerade das wird ausgerechnet genauso angeführt von der BDS-Kampagne, wo man durchaus dann auch Parallelen finden kann. BDS, also Boycott, Divestment, Sanctions, stellt quasi das prominenteste und akuteste Phänomen des international organisierten Antisemitismus dar. Forderungen, die zwar nicht mehr als brachiales Kauf nicht beim Juden formuliert werden, sondern eher ein moderates, reflektiert klingendes Kauf nicht diese und jene israelische Produkte. Unter anderem der Antisemitismusforscher Samuel Salzborn hat auch anhand seiner Analyse gezeigt, dass es sich ganz klar um ein antisemitisches Phänomen handelt. Und bereits seit ihrer Gründung 2005 fordert BDS, also die weltweite Kampagne, dass Israel, Zitat, die Besetzung und Kolonisation allen arabischen Landes beendet. Es fällt also ganz klar dieses Vokabular auf, wonach es eigentlich nur einen Täter und ein Opfer dieser Situation gibt. Tatsächlich eingefordert wird aber an dieser Stelle nur von Israel, was ja auch der Punkt ist, den zum Beispiel Salzborn aufmacht. Also es wird einseitig zu Täter-Opfer deklariert. Von PalästinenserInnen oder palästinensischer Politik wird nichts gefordert, sondern es geht an dieser Stelle um quasi eine Verhaltensänderung der Weißen, zu denen die Israelis kollektiv gemacht werden. Sie werden quasi zu einem weißen Fremdkörper in vom Natur aus nicht weißen Nahen Osten stilisiert. Und jede Forderung, die an PalästinenserInnen an dieser Stelle gestellt wird, und sei es auch nur die Beendigung des Terrors, der ja bis heute auch anhält, wird zu einem rassistischen Akt umgedeutet. Dieser Logik also folgend, dass JüdInnen weiß sind und somit auch nie von Rassismus betroffen sind, wird Israel quasi durch seine bloße Existenz zu einer Zumutung in dieser Region, was wiederum diesen Vorwurf des Kolonialismus zu einem stetig aktualisierbaren macht. Dieser Feminismus also, ich versuche das nochmal zusammenzuführen, der diese Instrumente von zum Beispiel Critical Whiteness übernimmt und Strukturen schafft, in denen es nur noch um das eigene Empfinden geht, aber nicht um die Analyse einer Situation, schafft es nicht, eine Sachlichkeit oder eine allgemeine Analyse der Verhältnisse überhaupt zu schaffen. Es zählt also nur einzig und allein das individuelle Erleben einer Situation, und diejenigen werden aus moralischer Verantwortung gehoben, die den Rassismusvorwurf erheben, weil sie betroffen sind und weißen Menschen in dieser Situation das Recht auf Kritik genommen wird. Gesellschaftskritik ist also auf dieser Basis nicht nur nicht wünschenswert, sondern auch gar nicht mehr möglich. Und Räume, die frei von Kritik sind und auch keinerlei Möglichkeit für Kritik schaffen, können keine emanzipatorische Politik leisten, sondern stellen eigentlich immer nur Instrumente dar, die zur Machtausübung oder Machterhaltung dienen. Also um das genau jetzt nochmal zusammenzufassen, also je größer die Bündnisse sind, in denen man sich organisiert, desto schwieriger wird es auch, Forderungen zu formulieren oder andere Forderungen zu verhindern. Stattdessen berufen sich Bündnisse meistens auf das sozusagen grundsätzlich berechtigte Anliegen. Und zum Beispiel was man gerade in Berlin merkt, wenn man dort in feministischen Kontexten organisiert ist, gerade seit zum Beispiel Yasbir Puar 2010 an der Humboldt-Universität war und dort zu dem Thema Beware Israeli Pinkwashing einen Vortrag hielt, ist zum Beispiel auch der Begriff des Homonationalismus Teil dieser enttabuisierten Kritik an Israel, wie sie auf queer-feministischen Veranstaltungen immer wieder geäußert wird. Also auch das ist mittlerweile in Ordnung, weil es ja ein grundsätzlich berechtigtes Anliegen sei. Mittlerweile hat sich diese Form von Bündnissen und der Toleranz gegenüber der sogenannten Israel-Kritik so etabliert, dass Judith Butler den Nahostkonflikt in einem Vortrag über queere Bündnisse einschiebt, als stelle er eine natürliche Parallele zu den Kämpfen von LGBT dar. Dieser Vortrag, auf den ich anspiele, war 2011. In diesem Vortrag fügt Butler, oder andersrum, an eine Analyse, die sie formuliert, für Bündnisse aller Unterdrückten, führt sie an alle Unterdrückten, die sie sonst nennt, Folgendes an, Zitat: Bisweilen, wie etwa in Palästina, wird die Bevölkerung nicht als lebendig, sondern als Bedrohung des Lebens, wie wir es kennen, wahrgenommen. Dies sind die Tötungen zum Schutz der Lebenden, die deshalb nicht als Mord wahrgenommen werden. Entsprechend müssen wir, wenn Transpersonen verletzt oder getötet oder insbesondere Trans-SexarbeiterInnen zur Zielscheibe werden, auf den gleichen Wert jeglichen Lebens bestehen und auf das gleiche Recht aller auf ein freies Leben ohne Angst vor Gewalt, Ausbeutung und Tod. Also es geht in diesem Text eigentlich um Transpersonen. Sie bezieht sich ganz explizit auf Trans-SexarbeiterInnen und deren Marginalisierung. Und trotzdem hält sie es für richtig und überhaupt nicht verwerflich, an dieser Stelle die Situation in den palästinensischen Gebieten oder die Unterdrückung, wie sie es beschreibt, hier mit einfließen zu lassen und das quasi parallel darzustellen. Sie hebt also als eine der entrechteten Gruppen, mit denen alle anderen Entrechteten Solidarität zeigen müssten, die PalästinenserInnen hervor, welche quasi dann also auch von einem dämonisierten Israel bedroht sind, von Israel als nicht lebendig gesehen werden. Warum sie aber ausgerechnet die PalästinenserInnen hervorhebt, bleibt gerade im Vergleich zur weltweiten Transfeindlichkeit und restriktiven Gesetzen gegen SexarbeiterInnen mir zumindest schleierhaft. Mit den Problemen, die ich beschrieben habe, mit der Schaffung von geschützten Räumen oder von Räumen, die frei von Kritik sind, geht für mich eine weitere Frage einher, die wir vielleicht auch mit in die Diskussion nehmen können. Wenn man es oder wenn gerade queere Theorie und Praxis Schutzräume gegen jedwede Unterdrückung für richtig hält und glaubt, damit Politik machen zu können, also wie ich das bewerte, will ich außen vor lassen, weil es, glaube ich, an dieser Stelle irrelevant ist, dann frage ich mich, warum Israel als einziger geschützter Raum für Jüdinnen und Juden weltweit nicht als Schutzraum wahrgenommen wird, sondern immer im Zentrum der Kritik steht. Gerade wenn man sagt, dass man für jede Gruppe eigentlich Schutz braucht, wo sie unter sich sein kann oder keiner Kritik ausgesetzt ist. Trotzdem fügt Butler immer wieder, die ja sonst auch für diese Schutzräume oder an diese Schutzräume appelliert, dann immer wieder Israel in dieser Kritik ein. Also die Frage, die ich für die Diskussion vielleicht einfach mal so offenen Raum stelle, worauf ich vielleicht auch gleich schon eine Antwort gebe, die ich habe, warum ist Israel kein Schutzraum? Warum wird es so nicht wahrgenommen? Ich würde sagen, aber das stelle ich offenen Raum, weil ich auch nicht abgeschlossen bin damit, dass gerade die Queer Theory die Nation nicht als erstrebenswert sieht oder eher als ein Konstrukt der Unterdrückung. Anfangs habe ich das schon mal in einem Zitat von Butler genannt, also Nationalismus, Militarismus und Formen der Männlichkeit, die diese stützen, sind für sie abzulehnende Dinge. Vielleicht, also aus meiner Sicht wäre es dann so, dass Israel quasi abgelehnt wird oder nicht als Schutzraum wahrgenommen wird, weil es ein Staat ist und Nationen per se abzulehnen sind aus ihrer Sicht. Das stelle ich aber offen in den Raum. Gerade eben, weil auch mit dem Konstrukt des jüdischen Staates natürlich auch die Instanzen und Eigenschaften eines Nationalstaates einhergehen. Trotzdem bleibt es dann aber an der Stelle fraglich, warum an vieler Stelle ein palästinensischer Staat eingefordert wird. Was bedeutet, dass eigentlich aus dieser Befreiungsbewegung die gleiche Quintessenz resultieren würde, der logischer Umkehrschluss sich eigentlich als Farce dieses Denkens herausstellt. Ich komme jetzt zum Ende. Vielleicht nochmal als die Zusammenfassung dessen, was ich gerade noch gesagt habe, um das auch nochmal auf das Historische zu beziehen. Auch aus diesen aktuellen Phänomenen oder in diesen aktuellen Phänomenen zeigt sich diese Projektion von Attributen, die männlich besetzt sind. Und es zeigt sich auch als stete Komponente dessen, was Antisemitismus mit feministischen Charakteristika sein kann oder was als solches bezeichnet werden kann. Also gerade die projizierte Verbindung mit Attributen der Männlichkeit und Israel ist eine Erklärung aus meiner Sicht dafür, warum anti-israelische Äußerungen und Forderungen auf queer-feministischen und feministischen Demonstrationen und in diesen Bündnissen so enormen Zuspruch finden. Israel wird quasi als aggressiver Staat der Aggression gegenüber den unbewaffneten, ohnmächtigen PalästinenserInnen ausübt dargestellt. Also wieder die gleichen Attribute, die ich auch im ersten Teil des Vortrages eigentlich schon genannt habe. Also diese Aggression, gewaltvoll, Bewaffnung ist, glaube ich, was sehr männlich geprägtes. Und ich würde sagen, dass gerade das in feministischen Kontexten Israel zum Feindbild macht. Der moderate Antisemitismus zeigt sich zumindest schlussfolgernd aus dem, was ich auch in den letzten Monaten während meiner Vorträge mitbekommen habe oder erlebt habe, in einer Nicht-Auseinandersetzung mit der Kritik, diese Kritik auch immer dämonisierend, als sei sie dazu gedacht, das Gesamtprojekt Feminismus zu zerstören oder anzugreifen. Und ich glaube, dass gerade dann, wenn es darum geht, den eigenen Hass auf Israel zu verteidigen, Feminismus, also das eigentliche ideologische Bindeglied ja, zur Nebensache wird und nicht mehr Basis von Kommunikation ist. Und gerade das ist irgendwie auch das, was ich in den letzten Monaten erlebt habe, also dass diese Solidaritäten, die Feminismus ja eigentlich erzeugen will, wegbrechen, sobald das Wort Antisemitismus im Raum steht. Und ich, um jetzt nochmal den Bogen zum Anfang zu schließen, ich würde auch weiterhin dabei bleiben, dass Feminismus ein Kampffeld ist und dass es eben nicht nur darum geht, feministische Stimmen hörbar zu machen und das Patriarchat zu bekämpfen, sondern dass es genauso auch darum geht, innerhalb des Feminismus für einen Feminismus zu kämpfen, der es auch wert ist und der den eigenen Antisemitismus in die Kritik nimmt. Und ich glaube auch, dass gerade der Punkt, an dem diese Solidaritäten so sehr wegbrechen, auch der Punkt sein muss, feministische Theorie und Praxis eben durch diese radikale Selbstkritik zu verändern, auf antisemitische Ideologie zu untersuchen. Weil ich glaube, dass gerade da, wo Ikonen wie Butler oder vielleicht sogar auch Penny und Davis kritisiert und hinterfragt werden, sich eigentlich zeigt, was von Feminismus noch bleiben kann und welche feministischen Forderungen auch feministische Forderungen sind und nicht nur Forderungen von Feministinnen. Also nicht alles, was Feministinnen sagen, sind feministische Forderungen. Und ich glaube, damit würde ich einfach schließen und ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir noch ein bisschen diskutieren.